Agrippa aber sagte zu Paulus, es ist dir gestattet, für dich zu reden. Hierauf streckte Paulus die Hand aus und führte seine Sache also, ich schätze mich glücklich, König Agrippa, wegen all der Anklagen, welche die Juden gegen mich erheben, mich heute vor dir verteidigen zu dürfen, da du ein vorzüglicher Kenner der jüdischen Sitten und Streitlehren bist, darum bitte ich mich geduldig anzuhören. Meinen Wandel von Jugend auf, wie er von Anfang an war, unter meinem Volke und in Jerusalem, kennen alle Juden, da sie von früher her von mir wissen, wenn sie Zeugnis geben wollen, wie ich nach der strengsten Sekte unserer Religion lebte als Pharisäer. Und jetzt stehe ich vor Gericht wegen der Hoffnung auf die Verheißung, die von Gott an unsere Väter kam, wozu unsere 12 Stämme in anhaltendem Gottesdienst bei Nacht und Tag zu gelangen hoffen, um dieser Hoffnung willen, mein Fürst, werde ich von Juden verklagt. Wie soll es bei euch unglaublich sein, dass Gott Tote auferweckt? Nun hatte ich mir eingebildet, ich müsste den Namen Jesus des Nazaräers ernstlich bekämpfen, das habe ich auch getan in Jerusalem, und habe viele von den Heiligen in Gefängnishaft gebracht, indem ich mir die Vollmacht von den Hohenpriestern verschaffte, und wenn sie hingerichtet wurden, habe ich meine Stimme dazugegeben, und überall in den Synagogen habe ich sie oftmals durch Strafen gezwungen zu lästern, und im Übereifer des Wahnes habe ich sie verfolgt selbst bis in die auswärtigen Städte. So zog ich auch mit Vollmacht und Gutheißung der Hohenpriester nach Damaskus. Da sah ich, o König, mitten am Tage unterwegs vom Himmel her ein Licht, das die Sonne überstrahlte und mich und meine Begleiter umleuchtete, und da wir alle zu Boden stürzten, hörte ich eine Stimme auf Hebräisch zu mir sagen, Saul, Saul, was verfolgst du mich? Es ist dir schwer wieder den Stachel auszuschlagen. Ich aber sagte, wer bist du, Herr? Der Herr aber sprach, ich bin Jesus, den du verfolgst. Aber steh auf deine Füße, denn dazu bin ich dir erschienen, dich zu bereiten zum Diener und Zeugen davon, wie du mich gesehen hast, und mich sehen sollst, indem ich dich herausnehme aus dem Volke und aus den Heiden, zu denen ich dich entsende, ihre Augen zu öffnen zur Bekehrung, sie zu bekehren von Finsternis zu Licht und von der Macht des Satans zu Gott, dass sie empfangen Sündenvergebung und Anteil bei den Geheiligten durch den Glauben an mich. Da blieb ich denn, o König Agrippa, nicht unfolgsam gegen das himmlische Gesicht, sondern ich kündigte denen in Damaskus zuerst und denen in Jerusalem und im ganzen Land Judä und den Heiden an, Buße zu vollbringen. Dieserhalb haben mich die Juden ergriffen im Tempel und versucht mich zu töten. Da mir nun Gottes Beistand bis auf diesen Tag zuteil geworden, so stehe ich da und lege Zeugnis ab für Kleine sowohl als Große, und sage nichts, als was die Propheten von den zukünftigen Dingen geredet haben, wie auch Moses, ob der Christus zu leiden bestimmt, ob er als Erstling aus der Auferstehung der Toten ein Licht verkünden soll dem Volke sowohl als auch den Heiden. Da er sich auf diese Weise verteidigte, rief Festus laut, du bist wahnwitzig, Paulus, über dem vielen Studieren wird dir der Kopf verrückt. Paulus aber erwiderte, ich bin nicht wahnwitzig, hochgeehrter Festus, sondern ich spreche Worte der Wahrheit aus und der Vernunft. Der König weiß ja wohl davon, weshalb ich auch mit allem Freimut mich an ihn wende, denn ich kann nicht glauben, dass ihm etwas von diesen Dingen unbekannt sei, sind sie doch nicht im Winkel geschehen. Glaubst du, König Agrippa, den Propheten? Ich weiß, dass du glaubst. Agrippa aber sagte zu Paulus, nächstens bringst du mich dazu, Christ zu werden. Paulus aber sagte, ich wünschte zu Gott, über kurz oder lang, nicht nur dich, sondern alle, die mich heute hören, als solche zu sehen, wie ich bin, ausgenommen diese Fesseln. Und der König erhob sich, sowie der Statthalter und auch Bernike und ihre Gesellschaft, und sie zogen sich zurück und beredeten sich miteinander und urteilten, dieser Mensch tut nichts, was Tod oder Gefängnis verdient. Agrippa aber sagte zu Festus, der Mensch hätte können freigelassen werden, wenn er nicht den Kaiser angerufen hätte.